gesagt. Aber ich sage euch, daraus wird nichts. Das könnt ihr nicht machen mit mir. Was aus mir wird, das werden wir schon sehen. Verkehrsdurchsage. Auf dem Ring 7 zwischen Westkreuz und City infolge eines Unfalls 2 Kilometer Stau. Ah, Kruzifix und Bimbam. Auf dem Altstadtring in Richtung Messegelände. Clara, Ihr Einsatzort hat sich geändert. Bitte kommen Sie in die Rosenstraße 36. Was gibt's denn, Zentrale? Ich stecke im Stau. Einen toten Therapeuten. In einer psychotherapeutischen Praxis wurde die verstümmelte Leiche eines gewissen Carsten Maybach entdeckt. Kollegen von der Spurensicherung sind schon da. Etwa Schimanski? Du sagst es, Clara. Na denn, auf geht's. Tote Therapeuten. Kriminalhörspiel von Uta Maria Heim. Halleluja. Nur ein toter Therapeut ist ein guter Therapeut. Oh, sehr witzig. Weg da, Spurenfritze. Lass mich bitte mal. Mein Name ist Schimanski. Ja, in Ordnung, Kollege. Das war gerade so eine Hinrichtung. In bester Wohnlage. Na, guck dir's an. Oh. Wo ist das Klo? Ja, wo denn? Hinter deinem Rücken. Aus dem Weg, Schimanski. Sagen Sie... Na, nur Frau Doktor, was machen Sie denn hier? Wo finde ich die Kommissarin? Na, ist im Moment nicht zu sprechen. Ihre Kollegin braucht Hilfe. Durchatmen, Kindchen. Es ist gut, Wut und Trauer freien Lauf zu lassen. Sie? Frau Dr. Heisen, wie kommen Sie denn? Ich bin Maybachs Praxiskollegin. Na, nicht möglich, so ein Zufall. Wussten Sie nicht, dass ich eine Praxis habe? Nein. Ich dachte mal, Sie seien an der Universität. Das war ich mal. Die Kollegin des Opfers. Da stecken Sie aber in der Bredouille. Ich werde ein Papier ausarbeiten und zu diesem grässlichen Mord in der Teambesprechung ausführlich Stellung nehmen. Was wollen Sie? Ich werde mit Ihrem Chef sprechen. Der wird entscheiden. Denn wie man sich wehrt, so liegt der Mann. Es deckt einen da keiner zu. Und wenn einer tritt, dann bin ich es. Oswald. Aua! Oh. Hallo, Ossi. Oh. Hier ist Clara. Wie geht's deiner Bandscheibe? Beschissen, natürlich. Beschissen. Mit so einem drohenden Vorfall ist nicht zu spaßen. Nein, aber woher denn? Du liegst in Schonhaltung auf dem Liegestuhl einer Freiluftsauna. Hinter dir türmt sich bewaldete Bärenmarke Landschaft. Komm, Clara. Und dir ist stinklangweilig. Ja. Stimmt's? Was willst du? Also, dein Typ ist gefragt, Hauptkommissar Oswald. Die Scheiße steht uns bis zum Kinn. Ich kann nicht. Nein, nein, nein. Ich bin krank. Ich habe Schmerzen. Ich bin ein Wrack. Ossi? Ich komme. Die Leute... Also, ich gehe jetzt mal ran und verteile die Aufgaben. 20 Mann werden ja wohl ausreichen, ein Täterprofil zu erstellen. Wo ist Oswald? Er macht die Rekonstruktion des Tatabends. Hauptkommissar Oswald liegt in Schonhaltung. Auf dem Ring 12, 4 Kilometer Stau. Er hat gerade nochmal angerufen. Sie ahnen. Außerdem müssen alle Patienten, die in der Zweierpraxis Rosenstraße 36 seit deren Eröffnung vor einem Dreivierteljahr behandelt worden sind, überprüft werden. Eltern und Geschwister des Opfers leben irgendwo oben im Norden. Lebensgefährtin gibt es keine, Freundinnen unbekannt. Er hätte auch kaum mehr Glück bei den Frauen, seinen Zustand nachzuschließen. Nicht jeder ist so ein wackerer Aufreißer wie du, Spuren. Schimanski hat Maybachs Wohnung durchsucht, erste Ergebnisse werden gesichtet. Würdet ihr bitte recherchieren, ob es in einer anderen Stadt oder in der Literatur, im Kino oder wo auch immer, zu irgendeiner Zeit einen ähnlichen Fall gab? Der einen Nachahmungseffekt produziert haben könnte. Fantasie ist gefragt, wie? Irgendwie ist mir so. Ah, da sind Sie ja, Frau Dr. Findeisen. Ich freue mich, dass Sie trotz des schweren Schocks auch heute den Weg zu uns gefunden haben. Wir erwarten uns von Ihrer geschätzten Analysefähigkeit wertvolle Hinweise. Macht die eigene Betroffenheit Sie denn gar nicht befangen? Frau Brandstätter, wenn sich Frau Dr. Findeisen dazu bereit erklärt, ihre wöchentliche Beratung im Kommissariat auch unter diesen Umständen durchzuführen, dann sollten wir sie nicht daran hindern. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Meiner Ansicht nach handelt es sich nicht nur um einen Ritualmord, sondern möglicherweise um den Anfang einer Mordserie. Darauf deuten folgende Indizien hin. Erstens die 36 Rosen, die beim Leichnam gefunden wurden. Der unübersehbare Hinweis auf die Rosenstraße 36 ist zwanghafter Natur. Das heißt mit großer Wahrscheinlichkeit, dass auch andernorts ähnlich gelagerte Verbrechen in Vorbereitung sind oder schon verübt wurden. Zweitens die Nacktheit der Leiche und deren Verstümmelungen, die auf eine Obsession und den daraus resultierenden Wiederholungszwang schließen lassen. Wollen Sie damit sagen? Der Täter hat dem Opfer nicht nur den Penis, sondern auch die Zunge abgetrennt, was nicht nur Kastration, sondern auch ein Verbot der Rede und die daraus erfolgende Aufstellung eines Tabus beinhaltet. Drittens, das sorgfältig weggewischte Blut, das auf Pedanterie und möglicherweise auf eine in einen Putzzwang umgewandelte Psychose hindeutet. Dieser Psychose zugrunde liegt ein unverarbeitetes Trauma, das sich, wenn es einmal explodiert ist, nicht erneut verdrängen lässt. Die Psychose wird von nun an immer wieder aggressiv zum Ausbruch gelangen. Mit anderen Worten, der Mörder ist hochgefährlich. Wo waren Sie eigentlich zum Tatzeitpunkt, Frau Dr. Findeisen? Also, das Alibi ist perfekt. Ich habe Sie selbst gesehen. Hannah Hesters Live ist zufällig meine Lieblingstalkshow. Und sie war die ganze Zeit da? Sie war der erste Gast und saß 3 Stunden bis zum Ende im Studio. Sie gucken sich das ganze Ding von A bis Z an? Ist das nicht schon Sucht? Muss ich auf jeden Mist antworten? Wo haben Sie eigentlich so lange gesteckt, Oswald? Eigentlich bin ich steckt, habe ich im Stau. Die Findeisen tut immer so perfekt. Die hat was Antiseptisches, gegen das ich allmählich eine Psychoallergie entwickle. Frau Brandstätter, wenn Sie unsere psychologische Beraterin nicht leiden können, ist das Ihr Problem. Rivalität unter Frauen. Widerlich. Was weiß sie? Was hat sie zu verbergen? Ist mir nicht übel, Clara, aber mit starken Frauen kannst du halt nicht. Mann, oh Mann, wie blind seid ihr eigentlich? Diese Frau ist gefährlich. Erst habe ich sie bewundert, okay. Aber jetzt sehe ich, die ist eiskalt. Wahrscheinlich verrückt. Wahnsinnig. Halten Sie sich der Findeisen gegenüber etwas zurück, Frau Brandstätter? Verdacht auf Befangenheit. Ich? Sie ist befangen, verdammt nochmal. Eben kam der vorläufige pathologische Befund. Also, ich habe mir folgendes notiert. Tod durch Strangulieren. Tatwerkzeug Maybachs Krawatte. Der Rest gibt allerdings Rätsel auf. Keine Kampfspuren, keine fremden Hautpartikel unter den Fingernägeln, keine Betäubungsmittel, keinerlei Hinweis auf weitere Gewalteinwirkung. Die Amputation von Zunge und Glied ist unmittelbar nach Eintritt des Todes vorgenommen worden. Tatwerkzeug vermutlich ein Küchenmesser. Der Zeitpunkt exakt wie zuerst angenommen. Wahrscheinlich gegen 10 Uhr. Ort, die Couch. Denn wie man sich bettet, so liegt der Mann. Ich fühle mich an irgendetwas erinnert. Es deckt einen da keiner zu. Möglicherweise an einen früheren Fall. Und wenn einer tritt. Aua. Oh. Ich bin ein Wrack. Ich bin groggy. Noch ein Pilz. Hältst du dich aber ran heute? Bin so aufgekratzt. Kann ich nachher wieder nicht schlafen. Ich kann nicht sitzen. Du machst mich ganz nervös mit deiner Umsteherei. Im 90-Grad-Winkel über die Stuhllinie gebeugt und dann Maultaschen essen. Das werde ich zum Aushalten. Ich kann nicht anders. Das ist ein Verbrechen. Meine liebe schwäbische Mama hat mich auf Maultaschen konditioniert. Ich muss einfach, auch wenn ich zu dick bin. Und das geht auf die Beinscheiben. Karin will, dass ich 10 Kilo abspecke. Aber wenn ich nicht esse, kann ich nicht arbeiten. Typischer Fall von Suchtkopplung. Du brauchst eine Therapie. Niemals. Ich halte nicht 2 Seelen, Klempner. Anderswo sterben die Leute am Hunger. Hier rennen sie zum Therapeuten. Dekadent ist das. Das ist nichts für mich. Oder du bist eine Therapie. Und ich weiß auch schon, Nein. Nein. Du meinst. Genau. Wer findet einen? Kennt dich noch nicht. Du bist prädestiniert für die Rolle. Du meinst also wirklich, sie hat eine Leiche im Keller? Und die sollte arme Oswald nun hochholen, weil der sich nämlich als notorischer Psychofeind ihren Voodoo-Sitzungen immer erfolgreich verweigert hat. Sogar heute ist es mir dank des Staus gelungen, ihrem Schwachsinn zu entkommen. Wie kommt man an die Abgründe dieser tadellosen Psychotherapeuten heran? Natürlich nicht als verweigerter Amt. Leupold wird schäumen vor Begeisterung. Prost. Eine Schnapsidee. Eine komplette Schnapsidee, Kommissarin Brandstetter. Schließlich sind wir ja nicht in Amerika, wo sich die Polizei notorisch über die Gesetze hinwegsetzt. Würden Sie mir bitte den Paragraphen zeigen, der es Kripo-Beamten untersagt, sich therapeutische Hilfe zu suchen? Ich bin zu dick. Ich habe orale Probleme mit meiner Mama. Mir tut mein Kreuz weh. Arme Sau. Schimanski. Zugegeben. Also muss Oswald auf die Couch. Was mir, rein was das Liegen angeht, nicht ganz ungelegen kommt. Es deckt einen da keiner zu. Und wenn einer tritt... Entspannen Sie sich, Herr Kehrwald. Schließen Sie die Augen. Denken Sie an ein besonders schönes Erlebnis Ihrer Kindheit. Fühlen Sie, wie das war, als Ihre Mutter die Arme um Sie geschlossen hat. Fühlen Sie die Brust Ihrer Mutter. Ich habe davon in der Zeitung gelesen. Naja, von dem Mord. Muss schlimm für Sie sein. Entspannen Sie sich. Mir geht das nicht aus dem Kopf. Sprechen Sie mit mir darüber. Es gibt nichts, was Sie beunruhigen müsste. Der Tod hatte mit der Praxis nichts zu tun. Es war eine private Abrechnung. Maybach, dieser Maybach. Was war das für einer? Carsten Maybach war ein guter Therapeut. Er hat nämlich etwas sehr Entscheidendes begriffen. Dass Menschen mit sogenannten Störungen gar nicht therapiert, sondern geliebt werden wollen. Angefasst. Berührt. Verführt? Ich habe Maybach niemals in die Arme genommen. Merkwürdig. Jetzt weiß ich wieder, woran mich die Sache erinnert. Sebastian Hofer, Selbstmord. Ich habe damals daran gezweifelt, aber es gab keine Spuren. Die Akte ist seit bald 20 Jahren geschlossen. Schimanski, die Akte. Mit Bier und Zucker, Chef. Nun machen Sie schon und trommeln Sie die Mannschaft zusammen. Wollen Sie, dass hier gleich was durch die Luft fliegt? Raus jetzt! Ist das dieser berühmte Übertragungskick? Freud und so? Sieht die Findeisen in mir mehr als einen Klienten? Will sie sich an mich womöglich ranmachen? Über Maybach redete sie wie über einen Sohn. Wie kommst du darauf? Ich habe sie auf Maybach angesprochen. Und sie hat irgendwie nicht wie über einen Kollegen geredet. Sie wurde geradezu familiär. Da war sie ja beim Thema. Du hast ein Problem mit deiner Mutter und mit Müttern überhaupt. Vergiss es. Was wichtiger ist, wir haben die Videobänder in der Praxis übersehen. Ich war so frei und habe sie inzwischen abholen und sichten lassen. Hat Leupold dir einen Persilschein gegeben? Die Beweisaufnahme lief schlampig. Da habe ich auf eigene Initiative gehandelt. Och nee. Jede Gruppensitzung ist dort aufgezeichnet. Nur nicht die letzte, die Maybach am Tatabend geleitet hat. Dieses Video fehlt. Ich kann diese Meine Herren, Ruhe. Ich habe diese Ressortsitzung anberaumt. Damit Sie etwas mehr Kenntnis von der Arbeit des Mordopfers gewinnen. Bitte, Frau Brandstetter. Also, an der Gruppentherapierunde am Tatabend haben Klientinnen und Klienten von beiden Praxiskollegen gemeinsam teilgenommen. Dort hat Maybach einmal pro Woche zwischen 19 und 20.30 Uhr einen Mann und drei Frauen therapiert, die alle irgendwie unter Trennungsgeschichten leiden. Ja. Dabei kochten die Konflikte hoch. Denn das ist das wesentliche Element einer Gruppentherapie, seiner Wut freien Lauf zu lassen. Dass jetzt die Wut etwa auf den Vater, dabei auf den Therapeuten projiziert wird, ist kein Unfall, sondern Teil eines Erkenntnis- und Heilungsprozesses. Daher ist es nicht nur in Ordnung, sondern überaus wünschenswert, wenn in der Runde, die mit den Mitteln des Psychodramas Mensch, Mädel, was sagst du denn für olle Dinge? Psychodrama. Ist das das Türkisch von Tante Findeisen? Nein. Psychodrama heißt, es wird mit verteilten Rollen Familientheater gespielt, auf Video aufgezeichnet und hinterher in der Runde diskutiert. Wenn dabei also Tötungswünsche ausgesprochen oder gar ausagiert werden, ist es ganz im Sinne des Erfinders. Nur darf es freilich zum Mord nicht kommen. Das hast du prima erklärt, Mädel. Ja, und damit das in eure Schädel reingeht, will ich euch mal eine Stelle zeigen, wo ein Klient total ausflippt. Zum Beispiel Henry. Damals habe ich noch an meinen Vater geglaubt. Und dann musste ich mit ansehen, wie die... Töten. Töten, töten, töten! Ich werde dich töten, du Miststück. Du Bastard, du miese kleine Ratte! Ich werde dich töten, diesmal werde ich! Diesmal entkommst du mir nicht, hörst du? Hörst du, wie du winselst? Hörst du das? Siehst du, wie du dich vor Angst hinter dem Türpfosten versteckst? Aber ich seh dich zittern, ich seh dich, du erbärmliches Schwein, hast ausgeschissen. So, das war's. Okay, machen wir Schluss heute. Ja, das reicht ja auch. Also, alles klar? Töten, töten, töten. Leider fehlt uns die Aufzeichnung der Sitzung vom 27., dem Tag der Tat. Stellt sich also die Frage, wer hat sie verschwinden lassen und warum? Das Ende des angehenden Psychoanalytikers Dr. Sebastian Hofer liegt über 20 Jahre zurück. Tod durch Strangulieren. Hier, die Akte, Clara. Laut Aktenauskunft ähnelt der Zustand der Leiche ganz jenem Carsten Maybachs. Mhm. Hm. Bis auf einen entscheidenden Punkt. Zunge und Kliete blieben dran. Aber das ist eine Parallele. Neben dem Toten stand ein Strauß mit 13 weißen Lilien. Bei Maybach waren es 36 Rosen. Hofer hat in der Lilienstraße 13 praktiziert, Maybach in der Rosenstraße 36. Unter der Vase klemmte eine Glückwunschkarte von seiner Mutter. Geben Sie mal her. Das ist mir ganz entfallen. Ich bin stolz auf dich. Glückwunsch zur neuen Praxis. Deine Mutter. Verdammt. Hm? Die Mutter ist eine Dr. Helga Hofer, geborene Findeisen. Hier steht's. Na, wenn das mal keine Spur ist. Jetzt entsinne ich mich wieder. Ich habe den Selbstmord damals für einen Mord gehalten. Aber es gab keine Beweise. Das muss sie doch ordentlich geärgert haben. Also, die Findeisen ist jedenfalls jetzt auf unserer Liste, oder? Nur nicht voreilig, Frau Kollegin. Wie steht es denn mit den Mitgliedern der Therapiegruppe? Haben Sie die schon in die Mangel genommen? Ich möchte, dass Sie sich darum zuerst kümmern. Die Findeisen hat schließlich ein Alibi. Die Aussagen von dem, der die Praxis als letzter verlassen hat, widersprechen sich. Und verdächtig sind sie alle. Ja, sicher. Jeder kann es gewesen sein. Nimm sie doch als Quartett fest. Zuallererst fällt der Verdacht natürlich auf Henry. Der soll ja nach der Sitzung wie schon öfters rabiat weitergetobt haben. Klar, Vatermord. Ihre bestialische Wut auf Maybach wäre ein logisches Motiv. Der hat für sie doch den grausamen Vater verkörpert. Was? Hat Ihnen denn den Scheiß erzählt? Moment mal. Können wir uns nicht bitte woanders unterhalten? Ich kann jetzt nicht weg. Sehen Sie doch. Da wartet noch eine ganze Ladung, Schweine. Können wir nicht liebend aufs Band schieben, oder? Sie erschießen die Tiere immer fort. Da ist die Tötungshemmung natürlich irgendwann im Eimer. Was wollen Sie von mir? Wo waren Sie vorgestern Abend? Ist doch klar. Bei Maybach. In der Gruppe. Und dann? Dann bin ich ins Kino. Und hinterher noch ins Schweinske. Wie lange waren Sie dort? Ja, ja, also bis halb eins bestimmt. Eben Zeugen führen. Aber kümmern Sie sich doch mal um die Frauen in unserer Gruppe. Die haben bestimmt alle drei viel zu erzählen. Sie sind also hier Zahnarzthelferin. Was dagegen? Nee, nicht im Mindesten. Scheint ein Job zu sein, bei dem einem der Appetit vergeht. Dann sollten Sie sich anstellen lassen. Ich bin magersüchtig, deshalb war ich bei Maybach. Wegen dem kommen Sie doch. Wir wissen, dass Maybach seine Sitzungen gefilmt hat. Warum gibt es vom letzten Abend kein Video? Weiß ich doch nicht. Ich war bis gestern in Paris. Ihnen scheint ja die Therapie nicht so wichtig gewesen zu sein. Ich wäre eh nicht mehr hin. Für mich war die Sache gegessen. Wieso? Hat er Sie angemacht? Nur ein toter Therapeut ist ein guter Therapeut. Er hat sich an alle Patientinnen rangemacht. Und außerdem hat er die Geheimnisse anderer Leute ausgeplaudert. Welche Geheimnisse? Welche Leute? Sag ich nicht. Und dieser Henry, ist der koscher? Weiß nicht. Kopftüter im Schlachthof. Macht auf harten Kerl. Und jetzt soll ich ihn mir noch mal vorknöpfen. Vielleicht lässt er bei dir mehr raus. Mir hat er nur gesagt, dass er nach der Sitzung noch in Schweinske gegangen ist. Eine Kneipe. Scheiß Weiber. Pflegen Sie denn gleichgeschlechtliche Interessen? Ich meine, wollten Sie mit Maybach auf die Couch? Bist du durchgeknallt, Mann? Doch nicht mit dieser leeren Hose. Mit anderen schon. Kommt drauf an. Wissen Sie eigentlich, was von Geheimnissen die Maybach ausgeplaudert haben soll? Sachen aus der Therapiegruppe vielleicht? Ich habe doch schon Ihrer Kollegin gesagt, kümmern Sie sich um die Weiber. Geht's nicht ein bisschen genauer? Okay, weil Sie sind okay. Ich weiß nur, dass er die Weiber total fertig gemacht hat. In der letzten Sitzung war Gesa dran. Hatte er was mit ihr? Nee, im Gegenteil. Hat sie nur mit Wörtern total fertig gemacht. Wäre ein kastrierendes Mannweib oder so. Und es wäre überhaupt kein Wunder, dass sie niemand mit ihr einlassen will. Gold wie ein Schloss und... Und die vierte in der Runde, diese Dagmar Walser? Der da ist kalt auflaufen lassen, die mit ihren Kuhaugen. Butterfly läuft jauchzend herbei, erblickt die Dame. Was machen Sie hinter der Bühne? Clara Brandstätter, Kriminalpolizei. Ich suche die Inspizientin Dagmar Walser, sind Sie das? Pinkerton möge selbst das Kind holen. Ja, bin ich. Hatten Sie ein Verhältnis mit Ihrem Therapeuten Carsten Maybach? Was haben Sie denn da in der Hand? Das ist der Dolch. Butterfly wird gleich Hand an sich legen, falls es noch dazu kommt. Frau Kommissarin. Tun Sie das Ding weg. Butterflys Haare ist bitter süß. Ich beschwöre Sie, hinfort mit Ihnen. Hinfort! Autsch! Aua! Lassen Sie los, Sie Klette! Sie tun mir weh! Ich habe Sie was gefragt. Niemals würde Maybach mit einer Klientin etwas anfangen. Was auch immer andere behaupten, es ist alles erstunken und erlogen. Ich verehre Maybach. Er hat mir beigebracht, mich zu wehren. Sie lieben Ihren toten Therapeuten? Wut und Trauer. Ich hasse Maybach! Kommen Sie da runter! Haben Sie Maybach ermordet? Gehen Sie da weg, das ist gefährlich! Halten Sie an, verdammt! Schiss gehabt, hä? Ich kann Sie auch vorladen. Sag mal, hier riecht's irgendwie faulig. Ich riech nix. Gesa ist ja auch nicht Verdichterin auf der Müllkippe. Nein, natürlich nicht. Da geht das Messer in der Tasche, auch wenn sie an Maybach denkt. Jo, der hat sich überall richtig beliebt gemacht, der Bursche. Ach, übrigens, Frauke war nicht in Paris. Ich hab's überprüft. Sie war nicht? Worauf warten wir dann noch? 45, 349. Kriminalpolizei. Ich hab nichts geklaut. Ich zahl das noch. Was wollen Sie? Ihre Kleindiebstähle interessieren mich nicht. Ich komme von der Mordkommission. Warum haben Sie meinem Kollegen die Unwahrheit erzählt? Woher wollen Sie das wissen? Wie haben Sie mich eigentlich hier gefunden? Betriebsgeheimnis. Sie beschatten mich? Auch die anderen? Sie waren nicht in Paris, Sie waren in der Gruppe. Was ist da passiert? Nichts Besonderes. Mhm. Und hinterher? Ach, pff. Was weiß ich? Außer, als wir gegangen sind, ist Frau Dr. Findeisen noch in die Praxis gekommen. Sie sprechen mit der Redaktion von Hannah Hesters Life. Was kann ich für Sie tun? Brandstätter Kriminalpolizei. Ja, bitte? Im Zusammenhang mit einem Mordfall habe ich folgende Nachfrage. Wurde die Talkshow am Montag, bei der eine Frau Dr. Findeisen als Studiogast aufgetreten ist, wirklich live ausgestrahlt? Dazu kann ich leider keine Angaben machen. Es geht um Mord. Ich bin nicht befugt. Faxen Sie uns Ihren Dienstausweis und wir sehen weiter. Henry, was ist mit Ihnen? Hast du mein Pflaster? Die Apotheke ist nebenan. Sag mal, hast du dich doch nicht etwa verliebt? Kann ich jetzt reinkommen? Pflaster, ey, du bist gut. Wer hat dich denn so zugerichtet? Au! Nicht anfassen. Ja, komm. Au! Oh. Wasch dir erstmal das Blut von der Stirn. Vor dem Smash. Ein paar Besoffene, ich hab die Schweine nicht gesehen. Kamen von hinten. Ein ganz lieber Kerl. Also, wenn du mich fragst. Oswald, ist es denn wahr? Also, der Zeuge Henry Baumann hat ausgesagt, dass er an Gesas Stelle Maybach ausradiert hätte. Die letzte Gruppensitzung muss eine Katastrophe für ihr Ego gewesen sein. Na schön, vielleicht hat sie sich das Video gekrallt. Ich habe sie alle einbestellt, weil es etwas Neues gibt. Das Video der Gruppenrunde vom Tatabend hat sich eingefunden und, tja, irgendjemand hat später nochmal die Aufnahmetaste gedrückt und den gesamten Mordablauf aufgenommen. Sie wissen, dass sich Geständnisse strafmildernd auswirken. Jetzt ist die letzte Gelegenheit. Das kann gar nicht sein. Ich habe die Kassette persönlich aus dem Rekorder genommen und einplaniert. Ach nee. Ach, das ist ja interessant. Und welche Kassette haben wir dann gesehen? Lasst euch bloß nicht verrückt machen. Das ist doch eine ganz billige Finte. Gesa, es hat keinen Zweck. Wir müssen es sagen. Was? Gar nichts müssen wir. Bin ich jetzt verhaftet? Nein, sind Sie nicht. Noch nicht. Dann gehe ich. Sie bleiben. Ja, hallo? Clara? Wir brauchen die Kassette vielleicht gar nicht. Ich habe eben vom Sender bestätigt bekommen, dass Hannah Hesters ausnahmsweise einmal nicht live ausgestrahlt werden konnte. Bingo. Ja, die Talkshow hat vorproduziert werden müssen, weil der Moderatorin just zum Ausstrahlungstermin die Galle herausoperiert worden ist. Ach, sieh an. Das heißt? Die Findeisen. Du sagst es. Er unterbricht das Verhör. Ich habe Leupold schon informiert. Wir treffen uns in seinem Büro. Ach, und vielleicht sollten die Damen und der Herr in der Zwischenzeit doch ein wenig lüften. Frau Dr. Findeisen steht unter Mordverdacht. Jetzt also doch. Jetzt erst recht. Ausgeschlossen habe ich es nie. Nicht nur, dass sie nicht im Lande ist. Psychokongress in Wien. Na, das kann ja nicht ewig dauern. Hallo, hier spricht die Pathologie. Es liegen neue Untersuchungsergebnisse vor. Das Opfer hat unmittelbar vor Eintritt des Todes ejakuliert. Es ist möglich, dass der Maybach sich stranguliert hat, um sich sexuell zu erregen, bis sich der tödliche Ausgang ereignet hat. Was Sie nicht sagen. Vor lauter Lust. Ist vielleicht pervers, aber kein Witz. Akute Atemnot kann zum gesteigerten Orgasmus führen. Eine nicht ungefährliche Form von Sexualität. Dabei kann vorkommen, dass eine Person sich selbst erwürgt oder erhängt, weil sie zum Beispiel bewusstlos wird oder nicht mehr die Kraft hat, sich selbst aus der Schlinge zu befreien. Jetzt kommen Sie mir bloß nicht wieder mit Unfall oder Selbstmord. In unserem Falle diesmal wirklich unwahrscheinlich. Und wird einer getreten, dann bist du. So, Schluss jetzt. Was ist an dem Abend passiert? Ihr habt ihn doch alle mit auf dem gewesen. Komm. Es war Gesas Idee. Also das ist doch... Ich wollte dir helfen. Du wolltest dich rächen. Quatsch! Hatte ich doch gar nicht nötig. Natürlich hattest du. Sag mal, spinnst du? Nur weiter, die Damen. Weiter. Erst hatten wir nur ganz allgemein das Thema Macht. Und dann hat Gesa Maybach angebrüllt. Er würde seine Macht ausnützen, weil... Weil was? Weil er Frauke von sich abhängig gemacht hat. Er hat was mit ihr angefangen und sie dabei nur ausgenutzt. Und sie war total auf ihn fixiert. Er hatte Frauke völlig in der Hand. Und wie hat sich Maybach gerechtfertigt? Gar nicht. Er hat nur den Spieß umgedreht und Gesa beschimpft. Sie solle nicht so rumtönen. Er wisse genau, dass sie auch nur mit ihm ins Bett wolle. Aber er käme überhaupt nicht auf die Idee. Das hat sie so fertig gemacht. Nein, jetzt fingen die Gemeinheiten erst an. Gesa hat Probleme mit Beziehungen. Frauke! Seit sie erleben musste, dass ihre Eltern sie als Kind verstoßen haben. Deshalb war sie in der Therapie. Und jetzt sagt ihr ausgerechnet Maybach, ihr Therapeut, sie sei selber schuld, dass es keiner mit ihr aushalte. Das ist doch gar nicht wahr. Gesa hat Maybach provoziert. Er hatte nichts mit Frauke, das weiß ich ganz sicher. Er war ein so einfühlender Mensch. Scheiße, du bist doch völlig verrückt. Maybach war ein Blender. Und ein Arschloch vor dem Herrn. Selbst die alte Findeisen hat ihm vorgeworfen, dass er seine Position ausnutzt. Ich habe sie mal zufällig gehört. Bei ihr wäre sowas niemals vorgekommen. Und als du das Maybach an den Kopf geworfen hast, hat er nur gelacht. Und die alte Geschichte nochmal erzählt. Welche alte Geschichte? Ach, die von Findeisens Sohn, diesem Sebastian. Ach, sieh mal einer an. Sebastian Hofer. Genau. Der wollte auch Analytiker werden. Und gleich bei der ersten Klientin ist es passiert. Er hat sich in sie verliebt und prompt was mit ihr angefangen. Das kam raus und dann ist er ausgetickt. Was heißt ausgetickt? Er hat den Fehltritt nicht verkraftet und wurde irgendwie pervers. Hat Dr. Findeisen das erzählt? Nein, natürlich nicht. Sie hat es Maybach erzählt. Im Vertrauen. Aber der hat sich bei mir darüber lustig gemacht. Es sei doch kein Fehltritt, sagte der... Der Findeisensohn sei halt eine labile Socke gewesen und dann sei ihm noch seine Alte mit ihren starken Sprüchen gekommen. Es sei ganz normal, dass es zwischen ihm und mir, dass er mit mir eben als, dass es zu Sex kommt. Eine Frage der gesunden Moral. Und dann hat Maybach den ganzen Bockmist in die Gruppe hineingetragen. Es war ganz anders, Gesa, das weißt du genau. Du machst immer die anderen verantwortlich und das hat Maybach dir vorgehalten. Er hat dir gezeigt, was du selbst für einen Scheiß baust. Und du bist gleich ausgeflippt. Und das über Sebastian Findeisen, das war doch nur theoretisch. Das hat er doch nicht so gemeint. Sie wollten Maybach die Grenzen zeigen, Gesa. Und Ihnen, Frauke, kam das gerade recht. Weil Sie inzwischen gemerkt hatten, dass er Ihre Verliebtheit nur ausgenutzt hat. Er hat Sie sexuell missbraucht. Stimmt doch, oder? Also... So einfach kann man das nicht sagen. Ja, was heißt hier Grenzen zeigen? Das war ein Spiel. Was heißt denn hier Spiel? Na komm, ihr habt den doch irgendwie, nicht, oder? Das ist Lüge, was ihr erzählt. Na, sag mal, spinnst du? Du himmelst diesen Arsch ja immer noch an. Meine Damen, mein Herr. Wir sind noch mal zurückgegangen. Das heißt, Gesa hat mich auf der Treppe gefragt, ob ich mitmache. Sie meinte, wir sollten doch ein bisschen Psychodrama spielen und Maybach mal fühlen lassen, was Sebastian durchgemacht hat. Maybach wollte gerade die Praxis abschließen. Wir haben ihn gezwungen, mit uns wieder hineinzugehen. Wir wollten ihn so richtig demütigen. Ach nee. Wie habt ihr das denn gemacht? War nicht schwierig. Frauke hat immer ihre Gaspistole dabei. Die sieht echt aus. Und Maybach? Er hat nur gelacht. Er glaubte, wir wollten ihn beide verführen. Also, Frauke hat vorher am Kiosk die 36 Rosen besorgt. Sie wissen schon, wie bei dem Tod von Sebastian Findeisen, also Hofer. Maybach fand das irrsinnig witzig. Gesa hat Maybachs Krawatte gelockert und ihm als Schlinge um den Hals gebunden. Ach. Währenddessen habe ich ihn mit dem Küchenmesser bedroht. Gesa hat ihn gezwungen, sich auf die Couch zu legen, um zu... masturbieren. Mir ist fast schlecht geworden. Der hat alles mitgemacht. Und wir haben ihn noch angefeuert. Mensch, hat Gesa geschrien. Ist doch nur Psychodrama, bloß ein Spiel, na komm schon. Und dann hat eine von euch die Nerven verloren und Maybach erdrosselt. Sind Sie verrückt? Ich habe nur ein klitzekleines bisschen gewirkt. Das schwöre ich. Als er gekommen ist, habe ich plötzlich gemerkt, Mensch, das ist eine Vergewaltigung. Quatsch! Der hätte jederzeit aufstehen und gehen können. Sind Sie sicher? Absolut. Und dass er es nicht getan hat, drehte den Spieß völlig um. Wir wurden gedemütigt. Schon wieder wir. Maybach war nicht zufällig bewusstlos, als Sie gingen. Ich habe mich plötzlich furchtbar geekelt. Und Frauke auch. Da sind wir getürmt. Der hat uns noch quietschwidel hinterhergerufen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann machen wir mehr draus. Wir haben den nicht umgebracht. Das soll einer kapieren. Du Schwein, du Bestie, du. Frau Dr. Findeisen, ich nehme Sie fest. Sie stehen unter Mordverdacht. Jetzt haben Sie Ihren Triumph, Herr Leupold. Aber lassen Sie die Handschellen. Bitte. Sebastian. Mein Sohn hätte niemals Psychoanalytiker werden sollen. Er hatte in den zu großen Fußstapfen der übermächtigen Mutter laufen gelernt und sich dabei permanent überfordert. Bald hielt er dem Sog der Übertragung nicht mehr stand und verführte seine erste Klientin. Über diesen Fehltritt ist er nicht hinweggekommen. Und jetzt glauben Sie, jeder Therapeut, der in der Praxis ein sexuelles Verhältnis anfängt, hat den Tod verdient. Ah, Herr Kehrwald. Mein lieber Klient entpuppt sich als Verräter. Hauptkommissar Oswald. Hat Maybach den Tod verdient? Durchaus. Er hat seine Macht missbraucht. Und das kann tödlich sein. Wie bei Ihrem Sohn. Sie hatten seinen Tod nie überwunden. Gesa und Frauke haben Maybach nicht getötet. Sie waren es. Ein fast perfekter Mord, Frau Dr. Findeisen. Es ist gut, Wut und Trauer freien Lauf zu lassen. Ich zitiere einen Satz, den Sie zu mir am Tatort gesagt haben. Sie sollten Ihr Gewissen erleichtern. Ich war es nicht. Sie sind die Täterin. Mit dem Entfernen von Phallus und Zunge wollten Sie das Tabu wiederherstellen. Kastration und Verbot der Rede. Damit wollten Sie den Tod Ihres Sohnes sühnen. Ich werde Ihnen meine Unschuld beweisen. Dann sind wir aber alle gespannt. Wir können die Szene nicht wirklich nachstellen. Dazu haben wir es mit einem zu starken Opfer und einem zu schwachen Täter zu tun. Aber Sie könnten sich wenigstens als Stichwortgeber versuchen, Herr Oswald. Mhm. Wenn Sie sich bitte hier auf den Tisch legen wollen. Aua! Also. Ich wollte noch ein Buch holen. Ich brauchte es für einen Aufsatz. Die Praxistür stand einen Spalt offen. Im Behandlungszimmer brannte Licht. Ich dachte, es sei eingebrochen worden. Ich rief: Hallo, ist da wer? Ich ließ die Tür auf, griff nach dem Schirm, den jemand im Garderobenständer vergessen hatte. Ich sprang ins Zimmer. Auf der Couch lag Maybach. Hilf mir bitte. Von wegen. Da lag er, besudelt, und sagte: Na, Mutter? Findest du nicht auch, dass ich ein perverses Schwein bin? Aber die Frauen wollen es nicht anders. Und wenn du je eine gewesen bist, weißt du es auch nicht besser. Oh, mein Rücken! Er lag genauso, wie sie jetzt hier liegen. Mit der Schlinge um den Hals und machte keine Umstände, seinen Zustand zu bedecken. Es war Maybach nicht peinlich. Es amüsierte ihn. Er weidete sich in meiner Verlegenheit. In meiner hilflosen Wut, als ich gewahr wurde, an was mich die Szene erinnerte. Jetzt bin ich dein Sohn, sagte Maybach. Das ist es doch, was du immer von mir verlangt hast. Na los, greifen Sie an. Er sprach von Gesa und Frauke. Er nannte alle Frauen Kühe. Die dümmste Kuh sei Dagmar, die ihm seit Wochen hinterhersteige. Was sie in der Hand hätte, sei das nicht ihr Schirm? Nun, dann werde sie unter diesem Vorwand wohl die ganze Zeit unten am Fenster warten, bis oben endlich das Licht ausgänge, in der Hoffnung, dass er auf dem Heimweg noch Zeit hätte auf ein Bier. Aber mit so einer Oberkuh würde er nicht einmal ein Bier trinken gehen. Was muss ich sagen, damit Sie sich endlich auf mich stürzen? Er sagte, es hat dich damals aufgegeilt, nicht wahr, Helga? Du hast ihn beobachtet, deinen Sohn. Du wusstest, wie es treibt, war es nicht die gleiche Situation wie jetzt? Maybach sagte, komm schon, sagte er. Du wolltest dich an ihn heranmachen. Du willst es immer noch. Hat er sie angefasst? Das Schwein. Aufmachen! Lockern Sie die Krawatte! Rufen Sie Dagmar herein. Frau Walser, kommen Sie bitte. Dagmar, Sie sind an der Reihe. Sie haben draußen im Flur gelauscht. Sie haben alles mit angehört. Und jetzt stellen Sie sich neben mich hin. Sagen Sie Ihren Satz. Lassen Sie sofort los. Oh. Oh. Maybach bekommt wieder Luft. Was tut er dann? Was muss ich sagen? Wollen Sie nicht mitmachen, Dagmar? Es ist noch eine Rolle zu besetzen in diesem Stück. Die des Feiglings. Na los, Miststück. Zieh zu. Zieh die Schlinge zu. Traust dich nicht, was? Traust dich nie was? Sie geht ganz nah ran. Beugt sich über ihn. Maybach schlägt die Augen auf, lacht Dagmar breit an. Trau dich. Trau dich doch, feiges Aas. Er starrt sie an. Sie fasst an die Krawatte. Es sieht aus, als wolle Dagmar die Schlinge lösen. Ich liebe dich. Und plötzlich zieht Dagmar zu. Ich drehe mich um und gehe in die Küche. Aus der Schublade hole ich ein Messer. Ich bleibe am Fenster stehen, bis die Praxistür ins Schloss fällt. Dann erst kehre ich ins Behandlungszimmer zurück und stelle fest, dass Maybach tot ist. Ich nehme das Messer und schände die Leiche. Aus Gründen, die ich Ihnen im Kommissariat ausführlich dargelegt habe, Frau Brandstätter. Kastration und Tabuisierung, ich verstehe. Aber warum hat sich Maybach nicht gewehrt, als Dagmar die Krawatte zuzog? Kein Mensch lässt sich freiwillig erdrosseln. Er wollte seine Macht bis zur letzten Sekunde auskosten. Er litt unter einem Omnipotenzwahn. Er glaubte, er habe alles im Griff. Ja, Moment, Moment. Au, au. Also nochmal. Kastration und Tabuisierung. Was heißt das denn? Sie wollten Maybach entmannen und ihm das Maul stopfen. Wozu noch? Für das eine wie für das andere war es zu spät. Es war eine rein symbolische Angelegenheit. Du meine Güte, Frau Dr. Fintersen. Sie haben die Leiche geschändet. An der eigentlichen Tat bin ich unschuldig. Bis zuletzt hat Maybach darauf spekuliert, dass Dagmar es niemals wagt, ihn umzubringen. Dann war es aus. Filmriss. Ende. Unschuld würde ich das nicht gerade nennen. Haben Sie deshalb den Kollegen im Kommissariat Ihre bestechende Tatanalyse geliefert? Mit dem Psychogramm des vermeintlichen Serientäters wollten Sie doch nur von sich ablenken. Nicht unbedingt. Ich habe eine vollständige Liste meiner Motive abgegeben. Ja, aber Sie haben vor einem Serientäter gewarnt. Das hätte theoretisch auch sein können. Ein bisschen mussten Sie sich schon selbst anstrengen. Sie haben also bewusst mit dem Feuer gespielt. Sie wollten überführt werden. Ich hoffe, Dagmar bekommt mildernde Umstände. Es ist vermutlich das erste Mal in ihrem Leben, dass sie sich wirklich gewehrt hat. Nicht wahr, liebe Dagmar? Ich würde enden im Schauhaus oder an einem noch schlimmen Ort. Was mich betrifft, habe ich bereits mit meinem Anwalt gesprochen. Wir rechnen mit einer Strafe auf Bewährung. Ja, so ein Wort, das ist leicht gesagt. Aber ich sage euch, daraus wird nichts. Das könnt ihr nicht machen mit mir. Was aus mir wird, das werden wir schon sehen. Ein Mensch ist kein Tier. Achtung! Achtung, eine Verkehrsdurchsage. Auf dem Ring 1 zwischen Johannesstadt und Oper infolge eines Auffahrunfalls. Kruzifix und Bimbam. Auf den Zufahrtsstraßen zum Zoo. Clara, dein Einsatzort hat sich geändert. Bitte komm auf dem schnellsten Weg in die Tulpenstraße 72. Was gibt's denn zentral? Ich steck im Stau. Den toten Therapeuten. In einer psychotherapeutischen Praxis wurde die verstümmelte Leiche eines gewissen Ingolf Ludewig entdeckt. Kollegen von der Spurensicherung sind schon da. Etwa Schimanski? Du sagst es, Clara. Na denn. Auf geht's. Dann bist du. Denn wie man sich bettet, so liegt man. Es deckt einen da keiner zu. Und wenn einer tritt, dann bin ich es. Und wird einer getreten, dann bist du. Sie hörten Tote Therapeuten, Kriminalhörspiel von Uta Maria Heim. Es sprachen Clara Brandstetter, Andrea Sawatzki, Schimanski, Hermann Lause, Ossi Oswald, Thomas Thieme, Dr. Helga Findeisen, Uta Halland, Leupold, Hans-Günther Martens, Maybach, Rainer Bock, Henry, Heinrich Gieskes, Dagmar, Katja Teichmann, Gesa, Regine Henschel, Frauke, Almut Henkel. Ferner Rudolf Guckelsberger, Markus Hoffmann und Barbara Stoll. Ton Andrea Mamitsch, Schnitt Waltraud Gruber, Regie Christoph Dietrich. Produktion Süddeutscher Rundfunk 1998, Dramaturgie Eckehard Skorupa. Am nächsten Sonntag hören Sie um die gleiche Zeit, also um 23.05 Uhr in SWR 1, den ersten Teil des Kriminalhörspiels Blut auf dem Mond von James Ellroy.